Gab es denn irgendetwas, was dort Ihnen vorkam wie eine Heilung? Gibt es da Nee, sowas wie nein, eine? überhaupt nicht. Nee. Es war, das, was ausgeübt wurde, war nur Druck. Es war einfach nur Druck und Bedrohung. Es gab keinen Moment, wo ich gesagt hätte, würde hier sich jemand sensibel, einfühlsam nähern und versuchen, mich zu verstehen, was dazu geführt hat, dass ich mein Leben weggeben wollte. Es wurde dann schlichtweg von Schizophrenie geredet. Ich rede jetzt von Hartz IV, Erwerbsunfähigkeit. Ich bin nie erwerbstätig geworden. Ich musste mein Studium nach der Klinik abbrechen, weil ich unter diesen Nebenwirkungen von den Medikamenten sehr stark gelitten habe. Ich habe Wahnvorstellungen gehabt. Also ich habe richtigen Wahnvorstellungen gehabt. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört, aber in meinen Gedanken waren komische Gedanken. Es waren komische Gedanken, die dann auftauchten, wo ich gedacht habe, das gehört nicht zu mir. Man kann sagen, diese sogenannte angebliche Heilwirkung hat ihr Leben ruiniert. Ja. Psychiater haben ihnen ihr Leben kaputt gemacht. Ich würde so sehen, dass diese Menschen durch ihr Unwissen und durch ihre Unfähigkeit mein Leben in eine sehr schlechte Qualität gebracht haben, ja. Ist der Pohlmann aus Bielefeld? Ja, hallo. Wir hatten heute telefoniert. Ja. Wollen Sie das Interview jetzt machen, oder? Richtig. Ich habe in der Zwischenzeit den Arzt angerufen, Ja? habe mit ihm geredet und habe ihm gesagt, ob ihm bewusst ist, dass die Tragweite der ganzen Sache, und dann meinte er, würde mich wegen Stalkings anzeigen. Nur weil Sie angerufen haben? Naja, ich habe ihm halt gesagt, dass ich halt mir überlege, was ich tun kann, damit diesem Zustand der Damit was? Also, dass dieser Zustand, in dem ich jetzt bin, dass ich da Abhilfe habe, dass ich jetzt aufgrund der Schädigung halt irgendwie eine Hilfe bekomme. Und er hat dann gemeint, er hätte im Auftrag von einem Oberarzt gehandelt und er hätte damit nichts zu tun. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Sie haben die Anweisung gegeben. Und dann wollte er auch von seinen Aussprüchen nichts wissen, die er getan hat, und wurde aggressiv. Ich dann aber auch, also laut. Und dann hat er gemeint, ja, also wenn ich da irgendwas machen würde, dann würde er mich wegen Stalking anzeigen. So war halt der Verlauf des Gesprächs. Jetzt sagen Sie mal, wie ist das Ganze denn früher gewesen? Sie waren damals in eine Psychiatrie eingewiesen worden. Ja, und Warum? zwar, es war so, also ich hatte, ich kann Ihnen das mal kurz erklären. Also ich bin grundsätzlich ein sehr empfindsamer Mensch, und ich habe aufgrund einer Traumatisierung in der Kindheit zu den Maßnahmen gegriffen, dass ich halt mich nicht runtergehungert habe, aber aufgrund mit Sport davonzulaufen, bin ich halt in einen Zustand gekommen, wo ich krank war, untergewichtig war. So. Daraufhin haben sich meine Wahrnehmungen verändert. Das hat mich sehr gestresst. Es hat keine ärztliche Hilfe gegeben in unserem Dorf, wo ich gelebt habe. Und ich war sehr verzweifelt und ich war einfach traurig, dass mein Leben so verlaufen war, und wollte mein Leben beenden. Das habe ich dann auch getan. Also ich habe es versucht und bin dann aber mitten in der Nacht um 4 Uhr morgens mitten im Wald gefunden worden, bin in eine Klinik eingewiesen worden, also dort in den Klinik gebracht worden, wie sagt man, das ist die Intensivstation. Dann bin ich dann wach geworden und lag irgendwie verkabelt da, und da kam dann der Oberarzt und meinte, er wüsste eine tolle Therapie für mich und er würde mich nach Marburg bringen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe schon den Kontakt aufgenommen mit der Klinik in Ruhr, die Rosenparkklinik oder wie die heißt. Und ich möchte gerne in die Klinik, hat er gesagt, nein, er wüsste eine optimale Therapie und ich würde da jetzt hinverfrachtet werden. Dann bin ich dort hingefahren worden mit dem Krankenwagen, kam dort an, und dann kam eben dieser Herr Blank, hat mich begutachtet und hat gemeint, ja, okay, erstmal in ein Mehrbettzimmer. Und mir ging es halt nicht so besonders gut. Und dann hat er sich dafür entschlossen, mich in eine Einzelzelle zu legen. Das war ein Zimmer, das war vielleicht 7-8 Quadratmeter groß. Da kam ein Bett rein, ein Schrank und das war's. Sonst nichts. Und er hatte also schon die Anweisung, mich irgendwann eben unter dieses Haldol zu setzen. Man hat mir eine Magensonde geschoben. Und daraufhin kam dann die Ankündigung, es würde ein Richter kommen und würde dann entscheiden, inwieweit ich da eben weiterhin Kontakt zur Außenwelt aufnehmen darf. Und dann kam dann der Richter und es war alles, ich habe gespürt, es ist alles schon vorneweg entschieden. Er hat mit mir geredet und ich habe ihm erklärt, ich möchte in die andere Klinik, ich möchte hier nicht bleiben. Und dann hat er gesagt, ja okay, wir werden sehen. Und dann kam dieser Beschluss und daraufhin kam dann dieses Haldol. Das wurde mir dann von einem Pfleger wurde mir das über die Magensonde gegen meinen Willen, ausdrücklichen Willen, in die Magensonde reingespritzt. Waren Sie denn da bewegungsunfähig oder wehrlos oder wie war das? Ich bin nicht bewegungsunfähig gewesen. Ich bin nicht ich bin geschwächt gewesen. Das heißt, jede Kraftakt war für mich ein ziemliches Desaster, weil ich halt kaum Kraft hatte es waren so 35 Kilo oder so, die ich hatte, so genau weiß ich das auch nicht mehr. Also ich war sehr stark untergewichtig, ich bin 1,68 groß. Und ich habe mehrfach gesagt, dass ich dieses Mittel nicht möchte. Und ich habe gefragt, wie das Mittel heißt. Und dann hieß es ja, das ist das Haldol. Das ist ein sehr gutes Mittel, das hilft Ihnen. Das ist ein gutes Mittel und das hilft Ihnen? Ja. Hat es geholfen? Nee, hat nicht geholfen, weil danach waren diese Angst- und Panikzustände. Also ich habe dann eine veränderte Wirklichkeit gehabt. Lag im Bett und hatte das Gefühl, ich habe keinen Halt mehr. Also das heißt, ich hatte das Gefühl, mein Körper hat keinen Halt mehr und er fällt auseinander. Und das war dann halt, die haben dann gemerkt, naja, also ich weiß nicht, ob sie es noch höher dosiert haben. Irgendwann war ich dann, lag ich dann halt einfach da rum und habe nicht mehr viel mitbekommen. Ich habe zwar gesehen, okay, da sitzt ein Pfleger, ich hatte kein Zeitempfinden mehr. Also Tag ein, Tag aus dasselbe, dann durfte ich nicht mich selber waschen, es musste jemand kommen, der mich wäscht. Und es musste halt aufgrund dieser Maßnahme, weil ich ja halt dann nicht mehr so richtig bewegungsfähig war unter dem Haldol, hat man mir eine Krankengymnastin bestellt, die wohl alle 2 Tage gekommen ist und mit mir solche isometrischen Übungen gemacht hat. Und das weiß ich noch genau. Die dann auch mit mir geredet hat, die war auch wohl auf meiner Seite, die gesagt hat, sie findet das alles ganz schrecklich, was hier passiert, und sie versucht mir zu helfen, damit ich meine Muskeln weiterhin fit bleiben. So, und diese Maßnahmen gingen über, ich würde mal sagen, in der Einzelzelle über 2 Monate. Dann kam ich in ein Mehrbettzimmer und hatte wohl auch noch ein anderes Medikament, das habe ich vorhin versucht zu googeln, das hieß irgendwie mit Tee, fing das an. Und es war ein Mittel, was mir helfen sollte, irgendwie die Wirklichkeit wieder zu erkennen oder so, hat man mir erzählt. Also ich hätte die Wirklichkeit verloren und es sollte mir alles helfen. Ich hätte keine realistische Wahrnehmung von den Dingen. Und das würde mir helfen, wieder gesund zu werden. So. Ich habe dann wohl auch Diagnosen bekommen, davon habe ich aber nicht viel mitbekommen. Einmal die Woche gab es ein Gespräch bei diesem Herrn Dr. Blank. Und dieser Herr Dr. Blank, der saß mir dann gegenüber und stellte mir dann irgendwelche Fragen, unter anderem eben auch, ob mir bewusst sei, dass ich die Familie zerstört hätte mit meiner Erkrankung. Davon wollte er übrigens heute nichts mehr wissen. Unter anderem konnte sich da eigentlich ein Freund gut dran erinnern, der das wohl auch mitbekommen hat, der mich damals wohl besuchen wollte und den sie nicht zu mir gelassen haben. Den kenne ich heute noch. Ja, der hat mich vor kurzem, hatten wir nochmal drüber gesprochen. Ja, das war halt so die Geschichte, ne? Und nachdem ich dann genügend Gewicht zugenommen hatte, ich kam mir halt vor wie so ein Mastschwein, das aufgezüchtet werden sollte, die Umgangsform von den Pflegern waren lieblos, respektlos, ohne Gefühl, haben nicht gemerkt, wen sie da vor sich haben. Und dann hatte ich die Magensonde gezogen bekommen und musste dann eben am Tisch essen mit allen anderen und bekam dann eben die Medikamente oral. Und das waren dann andere Medikamente. Hatten Sie versucht, sich zu weigern? Ja, ich habe mehrfach versucht, also bei dem Haldol hatte ich keine Wahl, ja. Ich habe mehrfach versucht, diese Medikamente zu umgehen, indem ich sie wieder in den Archiv gesagt habe, ich möchte das nicht. Und dann haben sie gesagt, nee, sie brauchen das. Im Übrigen steckte mir die Angst in den Knochen, weil ich wusste, ich bin hier ich hatte das Gefühl, ich werde abgehört, beobachtet. Da wird jeder Schritt aufgeschrieben. Also ich habe mich beobachtet gefühlt und nicht mehr Herr meiner Würde. Und dann habe ich einfach entschieden, dass ich die Medikamente in den Tee spucke. Ja, und dann? Ja. Das haben die wohl mitbekommen, dann haben sie versucht, die Medikamente von fest auf flüssig umzustellen. Ich habe es dann flüssig bekommen und dann habe ich das einfach weitergemacht. Ich habe das genommen, dann habe ich es im Mund behalten und irgendwann habe ich den Schluck Tee genommen und habe es wieder reingespuckt. Und dann ist es aber so, also ein kleiner Teil ist halt wirklich in mir geblieben und ich hatte dann Diagnosen, die mein Leben geprägt haben. Diese Diagnosen, das war Borderline-Störung, schizoide Störung, also alles so Diagnosen, wo man ständig halt zu einem Psychiater gehen muss, der einem dann weiter betreut. Ich kam da nicht raus. Ich kam da eigentlich über Jahre nicht hinaus. Das Einzige, was mir geholfen hat, das war, dass ich 1998, also ich bin praktisch 91 da entlassen worden, und 7 Jahre später bin ich auf eine Psychologin getroffen, die begriffen hat, worum es bei mir geht. Also sie hat keine Diagnosen gestellt in dem Sinne, also keine, sondern sich sehr menschlich eben mir genähert. Und daraufhin habe ich dann eben auch begonnen, die Medikamente auszuschleichen. Das waren dann aber in der Zwischenzeit schon wieder andere, weil jeder Arzt meinte dann, er müsste mir das tollste, neueste und superste Medikament geben. Im Übrigen habe ich von 55 Kilo auf 85 Kilo rauf und keinen Antrieb mehr. Also ich habe einfach in Ängsten gelebt, so Wahnvorstellungen, die ich teilweise hatte, die ich vorher in meinem Leben nicht hatte, bevor ich die Medikamente bekommen habe. Und mit diesen Nachwirkungen habe ich heute noch zu kämpfen. Das heißt, ich habe momentan einen Zustand, der ist gehetzt. Ich bin ständig in dem Gefühl von einer äußeren Bedrohung. Das hatte ich bis dato nicht. Also bevor ich die Medikamente bekommen habe und bin dahingehend auch auf was meine Psychiatrieaufenthalte, muss ich schon sagen, betrifft, bin ich da traumatisiert von der Umgehensweise, wie die Menschen mit mir umgegangen sind. Respektlos, gefühllos, kalt, Macht wurde ausgeübt, wenn ich das nicht mache, passiert das, und wenn ich das nicht mache, passiert das. Eine totalitäre Gesellschaft? Ja, es wurde mir halt, so wurde es halt gesagt, also wenn du nicht tust, was wir wollen, dann müssen wir leider zu diesen oder jenen Maßnahmen greifen. Wie die Maßnahmen ausgesehen haben, kann ich mich im Detail nicht erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass dieses ständige, der Mensch ist eine Diagnose und hat keine Seele, dass das mich praktisch über, ich würde schon sagen, Jahrzehnte begleitet hat. Ja. Es hat mich geprägt, es hat mein Äußeres geprägt, es hat mein Inneres geprägt und ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich einen Cut gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich muss aus Frankfurt weg. Ich habe in der Nähe von Frankfurt gelebt, weil dort eben das alles passiert ist. Also ich gesagt habe, ich will jetzt an den Bodensee ziehen, in die Heimat von meinen Ahnen, also da, wo meine Familie herstammt, bin hierher gekommen und habe gemerkt, erstmal hier nach diesem Herzog, wie viel Stress ich ausgesetzt war. Und was dieser Stress mit mir gemacht hat. Medikamentöser Stress und Stress mit diesen Diagnosen, mit der Herangehensweise von Ärzten an meine Person. Gab es denn irgendetwas, was dort Ihnen vorkam wie eine Heilung? Gibt es da sowas? Nein, überhaupt nicht. Nee. Es war, das, was ausgeübt wurde, war nur Druck. Es war einfach nur Druck und Bedrohung. Es gab keinen Moment, wo ich gesagt hätte, es würde hier sich jemand sensibel, einfühlsam nähern und versuchen, mich zu verstehen, was dazu geführt hat, dass ich mein Leben weggeben wollte. Es wurde dann von Schizophrenie geredet, Angst Schlafsyndrome, die unter anderem erst später diagnostiziert wurden, als ich die Medikamente schon jahrelang genommen habe. Ich hatte vorher keine Angst. Das Einzige, was wohl mal eine Person festgestellt hat, dass ich eine sehr empfindsame Persönlichkeit bin, die Dinge eben anders wahrnimmt und dass es durchaus seine Berechtigung hat, Dinge anders wahrzunehmen als andere. Das war das Einzigste. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, ob diese Person ein Pfleger oder ein Arzt war. Nur, dass eben jemand gemeint hat, das, was ich als Mensch mitbringe, wäre halt einfach diese hohe Sensibilität. Und darauf, das unterstreicht auch meine Psychologin, die mich jetzt jahrelang wirklich treu begleitet hat und unterstützend begleitet hat, dass ich ein Mensch bin, der eben Dinge eben anders wahrnimmt und dass es davon genug Menschen gibt. Unter anderem nennt man die, glaube ich, auch hochsensibel. Und da gibt es schon Vereine, wo die Menschen sich dann zusammenschließen und sagen, wir haben halt eine andere Wahrnehmung von den Dingen, ja. Wir sind auch Menschen. Wie viele Personen waren es dort in dieser sogenannten Psychiatrie, mit denen Sie zu tun hatten? Sie meinen jetzt in der ersten, ja, also von der ich jetzt rede mit dem Dr. Blank. Ja. Das war der Dr. Blank, dann die Pfleger. Wie viele? Die Schicht wechselte. Ich kann mich erinnern an einen Pfleger, an einen männlichen Pfleger, der Rest war weiblich. Ja, wie viele waren es denn von der Zahl insgesamt etwa? 10? Nee, weniger. Weniger als 10? Also es war eine dicke, eine, zwei kleine. Es müssen ungefähr 5 Frauen gewesen sein und ein Mann. Die hatten dort zu tun. Und mit dem Arzt waren es dann ungefähr 7? Wie bitte? Mit dem Arzt, mit dem sogenannten Arzt waren es zusammen etwa 7? Ja, ich würde sagen 7 und dann kam halt noch die Krankengymnastin und dann kann ich mich noch erinnern, dass wohl, also ich hatte noch Sitzwachen, also Studenten, die auf mich aufgepasst haben, damit mir nichts passiert, also sprich, damit ich nicht irgendwie jetzt mir die Magensonde aus der Nase ziehe, um diesen Haldol War denn einer von diesen Personen normal? Normal? Ja. Oder haben die alle nur auf sie diesen Druck ausgeübt? Also die Frauen waren von sehr rigide bis freundlich. Also Freundliche gab es auch, aber eben distanziert. Und der Mann war, sagen wir mal, relativ ironisch und hat immer keine Scherze. Ich habe ihn als respektlos empfunden mit seinen Bemerkungen, weil wir waren nur Mädels da in dem Zimmer. Und die Mädels, die waren bis 16 und ich war die Älteste. Mhm. Ja, und ja, das, was dort geherrscht hat, war einfach eine Vorstellung, wie Menschen, was Menschen sind, welche Diagnosen sie haben und welche Medikamente sie zu bekommen haben. Das war alles. Ging es den anderen Leuten, den anderen Gefangenen besser? Nee. Wurden die alle gezwungen, diese Chemikalien einzunehmen? Ja. Ja. Diese Menschen wurden alle dazu gezwungen, irgendwelche Medikamente zu nehmen. Unter anderem kann ich mich an eine Frau erinnern, die 3 Jahre jünger war wie ich und die auch hochsensibel war und die sehr darunter gelitten hat, dass der Psychologe ihr immer versucht hat, alles Mögliche einzureden und sie hat halt ihre eigene Wahrheit gehabt und der hat halt versucht, in sie so einzudringen und zu sagen, nee, das ist so und das ist so und das ist so und ist gar nicht auf sie eingegangen. Das hat ihr sehr wehgetan. Das weiß ich noch, genau. Ja. Denken Sie, dass irgendeiner dieser Leute seinen Beruf richtig begriffen hat oder richtig anzuwenden wusste? Nein, in dieser Psychiatrie hat keiner wirklich begriffen, mit wem es da zu tun hat. Das war eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also Kinder sind andere Wesen wie Erwachsene, die sind noch in der Entwicklung. Ich würde sagen, die haben dazu beigetragen, dass diese Kinder traumatisiert wurden oder in ihrer Entwicklung einfach verändert, modifiziert wurden, negativ modifiziert wurden. Man konnte da einiges erwarten, aber nichts Gutes. Man wurde versorgt, es wurde bestimmt, was zu sein hat und das war's. Und ich habe nie erlebt, dass irgendeiner wirklich beruhigt oder zufrieden aus einem Gespräch rausgekommen ist, wenn er mit einem Psychologen geredet hat. Also Das war meine Wahrnehmung. Und man stand halt an dieser Glastür und hat rausgeguckt und musste praktisch wie so ein Vogel im Käfig nach draußen gucken und drauf warten, bis dann jemand entschied, jetzt gehen wir mal spazieren, jetzt machen wir das. Und das war Gefängnis auf eine, sagen wir mal, gemäßigtere Art, aber ich empfand es als die schlimmste Zeit meines Lebens. Hat alles schlimmer gemacht? Wie bitte? Hat diese Zeit alles schlimmer gemacht? Die Zeit hat bei mir, ja, diese Zeit hat mich sehr, sagen wir mal, sie hat mich sehr geprägt und sehr erschöpft, ja. Vor allen Dingen habe ich dann mitgenommen, dass ich eben diese Panik in mir hatte. Also ich bin da rausgegangen und diese Panik hat mich nie wieder verlassen. Sie haben immer noch Schmerzen deswegen? Ja. Also die Spätfolgen der Medikamente, ich habe mich jetzt, ich habe immer gedacht, ich hätte halt Schmerzen, ich hätte Fibromyalgie, hat man gesagt, aber die Nebenwirkungen, die ich jetzt habe, die kommen von einem gestörten Nervensystem, als vegetative Nervensystem ist gestört. Und das ist eine Nebenwirkung von jahrelangen Medikamenteneinnahmen. Unter anderem ist Haldol auch nicht unbedingt das fortschrittlichste und das, sagen wir mal, beste Mittel, um jemanden zu heilen, sondern von sich selber wegzunehmen. Ja, das ist das. Und die Schmerzen, die ich jetzt in mir trage, prägen halt mein Leben. Ich kann nicht mehr normal leben. Ich habe teilweise auch das Gefühl, ich gehöre nicht zur Gesellschaft, weil ich eben anders reagiere durch die Schmerzen. Ich muss mich zurückziehen. Was sind das für Schmerzen und wo sind die Schmerzen? Die sind überall im ganzen Körper, in verschiedenster Art. Also die sind in der Muskulatur, die Nerven, also die Nervenleitung, also die werden durch den Körper gepulst sozusagen. Ich krieg Schmerzen in Augenhöhlen, stechende Schmerzen, in den Fingerkuppen, überall tritt es irgendwie auf. Manchmal habe ich Sensibilitätsstörungen in den Fingerkuppen oder in den Füßen. Die Füße sind manchmal, ich habe das Gefühl, wie verkrampft. Und das. Hat es das vorher nie gegeben? Nee. Wann hat das angefangen? Mit den Nebenwirkungen hat es ungefähr, also ich würde sagen, es hat angefangen, so als ich die Medikamente reduziert habe. Das war irgendwann 2003. Dann gab es irgendwie 2005 einen sehr schweren Schicksalsschlag und danach kam, aber da war auch noch nichts. Und danach, so 2007, fing das an, dass ich die Medikamente so weit reduziert hatte, dass ich erstmal wieder ins körperliche Empfinden reingekommen bin. Dass ich erstmal wieder gesagt habe, das ist mein Körper. Ja, ich nehme ihn jetzt wieder wahr. Er ist wieder mir, aber eben dann kamen diese Schmerzen. Und da wurde ich dann auch in der Klinik, ich bin dann zweimal in der Klinik gewesen, in der normalen Kurklinik, wurde ich halt einfach auf Fibromyalgie behandelt. Was ist das? Fibromyalgie ist wohl eine Art von undefinierbarem Schmerzsyndrom, was psychosomatisch ist. Kann man nicht erklären, es ist ein Ausweichbegriff, es ist ein Alibi-Begriff für etwas, was die Ärzte nicht erklären können. Wobei ich der Meinung bin, dass Menschen, die mit schweren Medikamenten in Kontakt kommen, irgendwann eh alle eine Fibromyalgie entwickeln und dann eben wieder neue Medikamente nehmen müssen. Ich weigere mich weiterhin. Ich weigere mich, Schmerzmittel zu nehmen, ich weigere mich, chemische Mittel zu nehmen und ich werde dieses Zeugs jetzt weiterhin ausschleichen, was sehr schwierig ist, weil ich bin jahrelang dran gewöhnt im Kopf. Ja, mein Gehirnstoffwechsel ist das. Angewöhnt. Wovon leben Sie jetzt? Ich lebe jetzt von Hartz IV, Erwerbsunfähigkeit. Ich bin nie erwerbstätig geworden. Ich musste mein Studium nach der Klinik abbrechen, weil ich unter diesen Nebenwirkungen von den Medikamenten sehr stark gelitten habe. Ich habe Wahnvorstellungen gehabt. Also ich habe richtigen Wahnvorstellungen gehabt. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört, aber ich habe in meinen Gedanken waren komische Gedanken. Es waren komische Gedanken, die dann auftauchten, wo ich gedacht habe, das gehört nicht zu mir. Man kann sagen, diese sogenannte angebliche Heilwirkung hat Ihr Leben ruiniert? Ja. Psychiater haben Ihnen Ihr Leben kaputt gemacht? Ich Ich würde so sehen, dass diese Menschen durch ihr Unwissen und durch ihre Unfähigkeit mein Leben in eine sehr schlechte Qualität gebracht haben, ja. Genau, und jetzt diese Erwerbsminderung kommt, oder Erwerbsunfähigkeit, also dieses SGB-12, kommt jetzt noch dazu, dass ich behandelt werde wie ein, ja, ich habe keine Rechte in diesem Staat, weil ich keinen Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum trage. Und das ist der Beitrag, den ich nicht leiste, wird jetzt honoriert mit eiskalten Vorgaben und ja, ich werde nicht medikamentös unterstützt. Also das heißt, Heilmittel in alternativer Form oder Osteopathie wird nicht übernommen, das muss ich alles selber tragen. Und das muss ich mein ganzes Leben lang immer nur das Geld in solche Heilsachen reintragen, ja, damit ich mal für ein paar Stunden schmerzfrei bin. Und das Gefühl habe, dass mein Körper wieder funktioniert. Also Shiatsu und Osteopathie hilft da. Wird das denn von Jahr zu Jahr schlechter? Also ich habe jetzt seit 2007 eine sehr starke Verschlechterung, unter anderem auch eine sehr starke Veränderung in meiner Sehfähigkeit festgestellt. Ich bin nicht mehr belastbar, nervlich überhaupt nicht mehr, obwohl ich mich normal ernähre. Also ich habe keine Süchte, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich nehme sonstige keine Medikamente. Ich habe einfach keine Nervenkraft mehr. Das ist einfach so. Unter anderem Schmerzen sehr stark, auch im Solarplexus-Bereich. Man nimmt solche Leute, die solche Beschwerden haben, nicht für voll. Und das ist eine Fortsetzung davon, was man mir in der Psychiatrie angetan hat. Kennen Sie andere Menschen, die auch dadurch geschädigt worden sind? Ich kenne eine Frau, die als Heilpraktikerin arbeitet, die mir von mehreren Fällen berichtet hat, dass Menschen nach den Arzneimittelgaben eine veränderte Wahrnehmung und ein verändertes Körpergefühl hatten, unter anderem eben auch Körperentfremdung oder kein Bezug mehr zum Körper und eben auch eine psychische Störung entwickelt haben. Eine Angststörung und eine Selbstwertproblematik durch dazu. Was haben Sie alles bekommen? Haldol und noch was anderes? Ich habe mehrere Mittel bekommen. Ich kann mich nicht mehr an alle erinnern. Es waren aber einige, bis ich jetzt zu der Medikation, die ich jetzt noch als Low Dose nehmen muss, genommen habe. Das war unter anderem, also es war Haldol und dann gab es ein Mittel, das nannte sich Tavor. Das sollte ich im Notfall nehmen, wenn ich Angst bekäme. Und die Angst würde ja eigentlich erst durch die Psychopharmaka ausgelöst. Also Tavor, Atosil, ein Medikament fällt mir nicht mehr ein. Ich kann mich noch an die Packung erinnern. Das war so eine lilafarbene Packung, da waren gelbe Tabletten drin, so runde. Ich weiß aber nicht mehr den Namen. Und dann kam noch, also zu dem Tavor kamen dann nochmal irgendwelche Tropfen, die ich mal bekommen habe in der Psychiatrie. Schlussendlich bin ich dann gelandet bei einem Medikament, was sich Leponex nennt. Das nehme ich jetzt als Lodos, dann nehme ich noch Imipramin und Zeldox. Und das sind alles Medikamente, die dazu eingesetzt werden, dass sie die Nebenwirkungen eigentlich von den Medikamenten wieder behandeln. Also man bekommt Nebenwirkungen von den Medikamenten und das ist dann ein neues Phänomen und da werden dann neue Medikamente draufgesetzt, damit dieses Phänomen sich verändert. Also ich glaube, die Ärzte kapieren nicht, dass wenn man ein chemisches Medikament, was in den Gehirnstoffwechsel eingreift, bekommt, im Körper halt unvorhergesehene Nebenwirkungen entstehen lassen. Und wenn man dann das dem Psychiater äußert und sagt, ja, ich habe das und das und das, sagt er, ja, dann müssen wir noch ein anderes Medikament dazu nehmen. Ja. Und das war bei mir der Fall. Haben Sie mal in die Krankenakte Einblick gehabt? Nein. Haben Sie es versucht? War damals nicht in dem Zustand, dass ich auf die Idee gekommen wäre, in meine Krankenakte Einblick zu nehmen. Ich war damals, ja, ich war eigentlich ein ganzes Jahrzehnt nur gedopt, ja. Ein Jahrzehnt? Ja, Sie müssen sich vorstellen, ich habe 1989 die Medikamente bekommen. Dieses Leponex habe ich bekommen 2001 schon noch und dazwischen noch andere Medikamente. Also ich habe im Prinzip von 1989 bis heute Medikamente, aber die Hochdosis war so ungefähr ein Jahrzehnt. Also die Hochdosis von den Medikamenten, wo ich 85 Kilo gewogen habe dann. Das waren regelmäßige Besuche beim Arzt. Ich wurde dann ja auch entlassen. Dann hat man mir Sozialhilfe gegeben und dann bin ich ständig unter Psycho gelaufen. Keiner hat wirklich mal den Versuch unternommen, mit mir zu reden. Alle haben so nur gesagt, zack, die Diagnose. Ja, das hängt mit ihrer Diagnose zusammen. Das ist halt so bei ihnen, weil sie die Diagnose haben. Ständig immer nur, sie sind Borderliner, sie haben dieses, sie haben jenes. Was würde passieren, wenn Sie diese Chemikalien nicht mehr nehmen? Also ich denke, dass ich dann wahrscheinlich Vielzahl von den Dingen, die mich heute quälen, los wäre. Aber die Medikamente auszuschleichen ist ein ganz qualvoller Prozess, weil je minimaler die Dosis wird und wenn man sie dann noch reduziert, desto mehr kommen dann wieder diese Entzugssymptome dazu. Dass man dann, ich hatte Schwierigkeiten mit dem Imipramin, das kann ich nur zum Beispiel nennen. Ich nehme jetzt 15 Milligramm Imipramin. Ich bin runtergegangen von 25 Milligramm auf 15. Und das hat fast 3 Jahre gedauert. Und jetzt bin ich bei einer Dosis von 15. Und wenn ich jetzt 5 Milligramm nur weglasse, laufe ich durch den Tag und habe Hektik, Panik, Stress, innerer Stress. Wenn Sie mir eine Frage stellen würden auf der Straße, ich hätte erstmal Stress, Ihnen überhaupt ins Gesicht zu gucken. So krass könnte das passieren, ja. Das geht dann wieder weg, wenn ich die 5 Milligramm dazu nehme. Und wenn Sie gar keine Hektik hätten, wenn Sie das alles weglassen würden und würden irgendwo in der Natur leben, was wäre dann? Dann würde ich mich so wieder regenerieren. Ich lebe jetzt schon in der Natur und ich habe das dieses Jahr praktiziert. Ich bin sehr viel in die Natur gegangen und habe da auch ganz feine Empfindungen bekommen für wie mein Körper reagiert. Ja, das ist, dieser Kontakt zur Natur ist sehr heilsam. Aber wie gesagt, da kommt dann noch dazu, dass ich eben mittlerweile die Schmerzen habe, die mir dann die Lebensqualität einfach nehmen. Dass ich mich dann wieder drum kümmern muss, dass ich in meine Wohnung gehe und ringsherum mich abschotte von allem, damit ich zur Ruhe komme. So lebe ich das. Und wenn, früher war ich ein Mensch, der sehr, sehr lebensfroh war. Ich hab viel unternommen. Ich bin sehr beweglich gewesen. Ich bin viel unterwegs gewesen. Ich traue mich nicht mehr, vielleicht mal nach Paris zu fahren oder so. Oder mehr wegzufahren. Ich habe richtig Angst, was dann passiert. Sie kennen die Frau Claudia Greta? Ich habe sie über das Internet im Video gesehen, ja. Und wie haben Sie das gefunden? Da per E-Mail? Ja, per E-Mail. Also die E-Mail kam von einer Bekannten von mir. Und ich habe es mir dann halt, weil es mich interessiert hat, weil ich mich auch damit beschäftige, dass in diesem Staat ja einiges wohl nicht so ist, wie es uns dargestellt wird, habe ich es mir angeguckt und habe beschlossen, sie um Hilfe zu bitten. Unter anderem wegen dieser Sache, einen Ratschlag zu bekommen. Unter anderem wegen der Sache, wie jetzt im Amt bei mir umgegangen wird, dass man mir sagt, ich hätte kein Recht auf einen Beratungshilfeschein. Ich bekomme keinen Beratungshilfeschein. Und da habe ich mit ihr gesprochen heute. Und sie hat mir dann gesagt, ich soll sie anrufen. Mhm. Weil sie sich mit diesen Thematiken einfach beschäftigen. Mehr weiß ich eigentlich nicht. Welche Thematik? Ja, sagen wir mal, mit solchen staatlich legalisierten, würde ich mal sagen, Betrug an Menschen. Das ist ja nichts anderes. Das ist Menschenmaterial. Also ich denke, dass es in den knallharten Fällen um Menschenmaterial geht, nicht um beseelte Menschen. Mhm. Was planen Sie denn für die Zukunft? Ja, für die Zukunft plane ich, dass ich mein Leben geregelt bekomme. Dass ich mein Leben geregelt bekomme, dass ich die Schmerz, dass ich die Schmerzen behandeln kann und dass ich wieder erwerbsfähig werde. Dass ich erwerbsfähig werde, damit ich mir ein Leben leisten kann, wie ich es brauche. Und nicht, sagen wir mal, ja, teilweise nicht genügend richtiges, gutes Essen zu haben, ja. Aber um erwerbsfähig zu sein, muss man erstmal aus dieser Hartz-IV-Schleife rauskommen. Und das darf man nicht, weil man kein Vermögen ansparen darf. Weil man nichts dazu verdienen, ich jedenfalls nichts dazu verdienen darf. Kennen Sie eine meiner Internetseiten? Die Sie mir genannt haben. Also die eine habe ich nicht gesehen, aber da war eine, die nannte sich, Moment, nicht diese Kriminalseite, sondern... Endzeiter. Ja, genau, die, ja. Ich habe drüber geguckt, aber ich habe mich nicht da rein vertieft. Ich habe mir angeguckt, welche Schlagworte dort stehen, worum es dort geht. Und ich habe sogar Angst, dass ich, dass mein Internet überwacht wird und dass welche Seiten ich besuche und dass mein Telefon abgehört wird. Also diese Angst ist nicht einfach erst gestern entstanden, sondern die, das ist nicht Angst, ich vermute es, dass Menschen überwacht werden. Auf diesen Webseiten ist meine E-Mail-Adresse. Mhm. Schicken Sie mir eine E-Mail. Vielleicht können Sie noch eine Datei dazu tun oder ein Foto. Irgendetwas, was man veröffentlichen könnte. Also von mir soll kein Foto veröffentlicht werden. Vielleicht von der Klinik, wo Sie gewesen sind. Ist das bei Ihnen in der Nähe? Nee, das ist bei mir nicht in der Nähe. Das ist in Marburg, das ist in Hessen, in Nordhessen. Ich habe damals in Südhessen gelebt und bin nach Marburg gekommen. Möchten Sie denn, dass andere Leute mit Ihnen Kontakt aufnehmen können, die in solchen Dingen erfahren sind? Gesundheit betreffend. Ja. Ja, dann schicken Sie mir eine E-Mail und ich werde das weiterleiten. Ja, okay, ich werde aber eine E-Mail-Adresse nutzen, wo... Wie Sie wollen. Hä? Wie Sie wollen, welche Sie wollen, ist egal. Ja, okay. Also auf der Seite endzeiter.de ist Ihre E-Mail-Adresse. Auf beiden Webseiten. Mhm. Auf beiden Webseiten. Okay. Gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Danke, tschüss.